Nummer 1. Sie hören eine Information im Supermarkt. Verehrte Kunden, Schnäppchenpreise zum Nulltarif. Greifen Sie zu. Unser Angebot für diese Woche. Spanische Tomaten, das Kilo nur 99 Cent. Andalusische Apfelsinen, 34 Cent das Pfund. Weintrauben aus Benidorm, nur 1,49 das Kilo. Bonuskartenkunden erhalten zusätzlich 10% Discount. Lassen Sie sich das Angebot also nicht entgehen. Es gilt, solange der Vorrat reicht. Greifen Sie zu und gönnen Sie im Gaumen ein wenig spanischen Geschmack. Nächste Woche dann im Angebot griechischer Schafskäse und Oliven. Viel Spaß!